Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Römerbrief, Kapitel 5, Vers 11. So freuen wir uns nun darüber, dass wir wieder eine Beziehung zu Gott haben, weil Jesus Christus, unser Herr, uns mit Gott versöhnt hat. Gott segne dieses Wort. Neue Beziehung. In diesem Bibelvers hier aus dem Römerbrief lernen wir mehr über die neue Beziehung, die wir haben in und durch Jesus Christus und zu Christus. Und wichtig ist, dass wir verstehen, dass wir ohne unsere persönliche Beziehung mit Jesus Christus eben, dass Gott uns als Feinde sieht, ja, also Feindseligkeit in uns erkennt und uns als Feinde sieht. Und wir, die wir also verstehen, wer Jesus Christus ist, als Gott im Fleische, ja, warum er gekommen ist, um für unsere Sünden zu sterben am Kreuz und wieder auferstanden ist, und dann uns als reuige Sünder abwenden von der Sünde, also Reue, ja, Reue heißt nicht nur zugeben, dass wir gebrochene Sünder sind, ja, dass in uns nichts Gutes ist, sondern auch, dass wir uns dann eben von der Sünde abwenden. Mit Gottes Hilfe. Wir haben dann, sind dann durch den Heiligen Geist besiegelt und für ein für alle Mal in alle Ewigkeit erlöst. Und das ist unsere neue Beziehung, die hier eben angesprochen wird. Und das geht nur hier, wie es hier steht, weil Jesus, unsere Beziehung zu Gott basiert, weil Jesus Christus, unser Herr, uns mit Gott versöhnt hat. Es geht nur durch Jesus Christus, wie das hier steht. Das ist die absolute Wahrheit. Wir können in keiner anderen Weise uns mit Gott selber versöhnen. Es gibt nichts Gutes in uns und es gibt nicht genug gute Taten, die wir tun können, außerhalb von Jesus Christus, um uns rechtschaffen, um uns vor Gott akzeptabel zu machen. Also es geht nur durch Jesus Christus. Und ich ermutige euch, dann nochmal hier ins Johannesevangelium zu gehen, Kapitel 15, Vers 15 bis 17. Johannes Evangelium Kapitel 15, Vers 15 bis 17, und lest mal durch, was unser Herr Jesus Christus sagt, wir, die wir zu Jesus Christus kommen, als reuige Sünder, und uns empfängt als Freunde. Ja, das ist so eine überwältigende Wahrheit, die wir da haben, und das ist unsere Einladung, zu verstehen, wer Jesus Christus ist, unser liebender himmlischer Vater. Jesus hat gegen uns nichts, gegen niemanden. Und das ist eine wunderbare Passage hier. Also geht nochmal rein ins Johannesevangelium, Kapitel 15, Vers 15 bis 17. Und schaut mal, was Jesus Christus da sagt über unsere neue Beziehung mit ihm. Und das macht uns Mut und gibt uns Hoffnung. Und lieber Jesus, wir danken dir hier für dein Wort, für die neue Beziehung, die wir mit dir haben, und dass du uns hilfst, unserer persönlichen Beziehung mit dir zu wachsen. Und wir danken dir für all das. Und wir beten auch, wir hoffen und beten auch, dass alle Menschen zu dir kommen, wo noch Zeit ist. Und das ist unser Gebet. Wir danken dir für alles, Herr Jesus, und beten dies in deinem Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.